Andacht vom 24. Februar 2022, Reinhard Hirtler, übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Richtet nicht. Wisst ihr, wie die Dinge, die gestern passiert sind, unser Tun beeinflussen? Da gibt es einen verrückten Typ namens Putin, der in ein anderes Land einmarschiert und nun habe ich jede Menge extra Arbeit. Was hat Putin, die Ukraine und Russland mit dir zu tun, Reinhard? Tja, die meisten Videos, die man in Deutschland sehen kann, werden in der Ukraine produziert. Die Leute in Deutschland, Österreich und der Schweiz übersetzen sie und dann geht das Ganze in die Ukraine, wo ein Mann für uns arbeitet, der professionelle Videos produziert, die wir dann ins Internet stellen können. Tja, nun haben wir unseren Mitarbeiter verloren, denn in der Ukraine gibt es kein Internet mehr. Deshalb hat mir der Leiter meines Teams aus Deutschland geschrieben, ob wir jemanden in Brasilien haben, der die Videos erstellen kann. Wenn du glaubst, dass dein Leben sicher und stabil ist und dass die Welt sicher und stabil ist, dann wach auf. Wenn du denkst, dass es wieder besser wird, wach auf. Wenn du denkst, alles wird wieder öffnen und man braucht keine Masken mehr, wach auf. Für mich ist das sonnenklar. Es wird ein bisschen ruhiger, nur um dann schlimmer zu werden. Ich bin vorbereitet, ich hoffe, du auch. Versteck dich nicht in deinen vier kleinen Wänden, in denen du dich sicher fühlst, wenn du nicht vollkommen sicher in Jesus bist. Ihr kennt mich, Leute, und ihr wisst, dass ich das in den letzten 4 Jahren immer wieder gepredigt habe. Unsere Sicherheit ist in ihm. Wir müssen vorbereitet sein. Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis nukleare Waffen in einem Krieg eingesetzt werden, von dem die meisten Orte dieser Welt betroffen sein werden. Also macht euch bereit, Leute, bereitet euch darauf vor, euch in Christus zu verbergen. Ich denke, dass ich noch ein paar Fragen beantworten will, denn wir haben so viele und es war so gut gestern. Doch bevor ich das tue, möchte ich etwas weitergeben, das ich heute Morgen gelesen habe. Es handelt sich um Matthäus 7. Früher habe ich einen Bibelleseplan verwendet und ich denke, das ist eine gute Sache. Er hilft vielen Menschen und gibt ihnen ein Gerüst, um die Bibel zu lesen. Ich habe früher auch gerne Andachtsbücher benutzt. Das tue ich im Grunde genommen auch heute noch, denn ich habe mein eigenes Andachtsbuch geschrieben. Wir erstellen täglich eine Andacht über Telegram und wir arbeiten auch daran, eine Andacht auf Deutsch aufzunehmen. Denn im Moment gibt es diese nur auf Portugiesisch. Doch seit ich ein Teenager war, habe ich jeden Tag irgendeine Art Andacht verwendet. Doch seit einigen Jahren kann ich keinen Bibelleseplan mehr verwenden. Ich sage aber nicht, dass das falsch ist, das würde ich nie sagen. Übrigens, wenn ihr unsere YouTube-Videos zum Thema Zeit mit Jesus verbringen noch nicht gesehen habt, dann empfehle ich sie euch. Sie sind ausgezeichnet. Matthäus und ich haben diese Serie aufgezeichnet. Ich persönlich konnte also seit etlichen Jahren keinen Bibelleseplan mehr verwenden. Ich kann meine Bibel nur noch lesen, indem ich mich auf meinen Stuhl setze und mich als erstes durch Dankbarkeit und Lobpreis mit Jesus verbinde. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, meine Bibel zu lesen, frage ich den Heiligen Geist, was soll ich heute lesen? Wohin möchtest du mich führen? Dann warte ich einfach und höre auf ihn. Und dann lese ich die Stelle, zu der er mich führt. Aus Gewohnheit lese ich gerne jeden Tag einen kleinen Abschnitt aus den Sprüchen, denn es ist das Buch der Weisheit. Und ich lese auch gerne ein kleines Stück aus den Evangelien, denn ich möchte von meinem Vorbild Jesus lernen. Doch zuerst lese ich die Stellen, zu denen der Heilige Geist mich führt. Ich verstehe, dass manche Menschen das nicht tun können und ich habe ebenfalls jahrelang die Struktur eines Bibelleseplans gebraucht. Das ist okay. Heute Morgen wurde ich also zu Matthäus 7 geführt, insbesondere an den Anfang des Kapitels. Hier beginnt Jesus selbst mit folgenden Worten: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Das ist ein kraftvolles Wort. Jesus sagt also: Du siehst das kleine Problem im Leben deines Bruders, doch das riesige Problem in deinem eigenen Leben siehst du nicht. Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen: Erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Nun wollen wir sehen, was Jesus hier tatsächlich zum Ausdruck bringen wollte. Zuerst einmal macht er eine sehr klare Aussage: Richtet nicht. Was bedeutet das Wort richten eigentlich? Ich habe es heute Morgen im griechischen Original und in vielen Bibelversen nachgeschlagen. Dieses Wort richten hat im Griechischen viele verschiedene Bedeutungen. Ich habe es in diversen griechischen Lexika nachgeschlagen und festgestellt, dass das Wort je nach Kontext sehr unterschiedliche Bedeutungen hat. Viele Christen haben diesen Vers verwendet und gesagt: Hey, richte mich nicht. Sie meinten damit: Lass mich in meiner Sünde leben und verurteile mich deswegen nicht. Doch das hat Jesus nie gesagt, denn sonst hätten die Apostel buchstäblich das Gegenteil von Jesus gelehrt. Es gibt ein Richten, das gesund und gut ist. Paulus lehrte uns, dass wir innerhalb der Gemeinde richten sollen. Er sagte in 1. Korinther 6, dass wir einander nicht vor weltliche Gerichte schleifen sollen. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Könnt ihr da eure Angelegenheit nicht innerhalb der Gemeinde richten? Ich habe festgestellt, dass das Wort richten sehr oft vollkommen falsch angewendet wird. Wir müssen jeden Tag diverse Urteile fällen. Wir müssen das tun. Wenn du Auto fährst und das Auto vor dir bremst, musst du beurteilen, wann du selbst auf die Bremse trittst. Du musst beurteilen, ob du an einer Kreuzung links abbiegen kannst oder ob du warten musst, weil von vorne ein Auto kommt. Das ist ebenfalls ein Urteil. Es gibt also Urteile, die Teil des Lebens sind und die notwendig sind. Ich muss beurteilen, ob ich Leute in mein Haus lasse, die missbräuchlich sind, oder ob ich es ihnen verwehre. Was will Jesus also sagen, wenn er sagt: Richtet nicht? Die Passion-Übersetzung drückt das sehr interessant aus. Mir gefällt diese Übersetzung, auch wenn ich nicht weiß, ob es die beste Art und Weise ist, den Inhalt auszudrücken. Die Passion-Übersetzung sagt: Weigere dich, ein Kritiker voller Vorurteile gegenüber anderen zu sein. In Römer 2,1 steht außerdem: Richte nicht, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Ich glaube, dass Jesus hier von folgender Art des Richtens bzw. Urteilen spricht. Zuerst einmal geht es um Beurteilen der Motive, die hinter dem Handeln einer anderen Person stehen. Überleg doch mal, was passieren würde, wenn wir diese Art des Richtens komplett beenden würden. Unsere eigene Lebensqualität würde sich um ein Vielfaches steigern. In meinem Leben hat es zu einer der größten Lebensveränderungen überhaupt geführt. Es brachte eine Freiheit in mein Herz wie kaum etwas anderes. Seht ihr, wir denken, dass wir wissen würden, warum eine Person etwas tut. Das ist ein Urteil und es ist so gefährlich, weil ich damit behaupte, auch wenn ich es niemals sagen würde, dass ich in dein eigenes Herz sehen kann. Doch das können wir nicht. Deshalb sagte Paulus zu den Korinthern: richtet nicht vor der Zeit, denn wenn Jesus, der gerechte Richter, zurückkommt, wird er die Menschen entsprechend der Motive und Absichten ihres Herzens richten. Doch es gibt gesunde Urteile, die wir treffen müssen. Ich habe das Urteil gefällt, dass Kleten eine bestimmte Menge Schlaf braucht, um zur Schule gehen zu können. Wenn das nicht der Fall ist, werden seine Noten beeinträchtigt, seine Arbeiten werden nicht gut sein und er wird zurückfallen. Ich muss also beurteilen, wie viele Stunden Schlaf er braucht. Er ist ein Teenager und ein Teenager glaubt, dass er keinen Schlaf benötigt. Ein Teenager glaubt, dass er bis 3 Uhr morgens Videospiele spielen und trotzdem um 6 Uhr in die Schule gehen kann. Das glaubt er. Doch weil ich sein Vater bin, muss ich ein Urteil fällen. In unserem Haus leben mehrere Menschen als Gemeinschaft zusammen, eigentlich als Gemeinde. Ich sage immer, die beste Gemeinde, in der ich jemals war, ist mein Haus. Ich sage zu jedem, der neu bei uns einzieht, ihr gehört zu uns. Holt euch aus dem Kühlschrank, was ihr braucht. Das Haus gehört nicht mir, es gehört uns. Doch ihr werdet meinen Sohn nicht erziehen. Debbie und ich sind die einzigen, die unseren Sohn erziehen. Ihr könnt seine Freunde sein, aber ihr werdet ihn nicht erziehen. Warum? Ich habe ein Urteil gefällt. Ich habe beschlossen, Clayton zu adoptieren und nun sind Debbie und ich verantwortlich. Vielleicht denkst du, lass ihn doch bis 1 Uhr morgens Videospiele spielen. Du bist ein strenger Vater, Reinhard. Doch als verantwortungsbewusster Vater muss ich ein Urteil fällen. Das habe ich getan und festgelegt. Um diese Zeit gehst du ins Bett. Das ist ein sehr gutes und gesundes Urteil. Wir müssen jeden Tag solche Urteile fällen. Viele von euch leiden sehr, weil sie Angst haben, etwas zu beurteilen. Religiöse Leute haben dir beigebracht, richte nicht. Und sie haben dich als verurteilend bezeichnet. Doch ich sage dir, sei klug und triff kluge Urteile. Ich habe geurteilt, dass ich Probleme bekomme, wenn ich mehr Geld ausgebe, als ich habe. Deshalb mache ich das nicht. Versteht doch, wir müssen lernen, jeden Tag gesunde Urteile zu fällen. Wir betrachten eine Situation, denken darüber nach und fällen dann ein Urteil darüber, wie uns diese Situation beeinflussen könnte. Doch es gibt auch ein Urteil über die Motive hinter einem Verhalten. Und diese Art von Urteile müssen wir um jeden Preis vermeiden. Doch genau diese Urteile fällen Menschen den ganzen Tag lang, auch Christen. Ich nenne euch ein einfaches Beispiel, das euch vielleicht schockieren wird. Dein Kind macht etwas Falsches. Böses Mädchen. Du hast gerade ein Urteil gefällt. Ein falsches und ein schreckliches Urteil. Denn du hast geurteilt, weil du dachtest, dass du weißt, warum dein Kind so gehandelt hat. Deshalb hast du sie als böses Mädchen bezeichnet. Oh, er ist ein gemeiner Mensch. Das ist ein Urteil. Okay, er hat vielleicht wirklich etwas Gemeines getan. Das ist ein gesundes Urteil. Manche Menschen fragen mich, ich habe die Möglichkeit, mit dieser Person zu arbeiten oder eine Beziehung mit ihr zu beginnen. Was denkst du über sie? Schaut, ich sage den Leuten nie, was sie mit ihrem Leben tun sollen. Meine Antwort lautet immer, du musst selbst herausfinden, wie du leben willst. Ich habe genug mit meinem eigenen Leben zu tun. Finde es selbst heraus. Doch ich habe kein Problem, gesunde Urteile zu fällen. Wenn ich weiß, dass eine Firma oder eine Person immer wieder betrogen und Menschen verletzt hat, würde ich mir niemals anmaßen, ein Urteil darüber zu fällen, warum sie so handeln. Diese Art von Urteile sind nur Gott vorbehalten. Doch ich habe kein Problem, das folgende Urteil zu fällen. Schau, du musst selbst entscheiden, mit wem du eine Beziehung eingehst und mit wem du zusammenarbeiten willst. Aber weil du mich um einen Rat gebeten hast, nenne ich dir die Tatsachen. In den letzten 3 Jahren hat diese Firma dies und das getan. Nun musst du selbst entscheiden, ob du für sie arbeiten willst. Doch das, was die meisten Christen getan haben, ist viel dümmer als das, was die Welt tut. Soll ein Christ für ihn arbeiten? Denn wir dürfen ja nicht schlecht über jemanden reden. Doch es besteht ein großer Unterschied darin, ob wir ein kritisches Urteil über eine Person fällen oder ob wir die Fakten auf den Tisch legen. Wenn du weißt, dass ein Babysitter Kinder missbraucht hat, würdest du einfach zuschauen und sagen, richte nicht? Oder würdest du, wenn dich jemand fragt, ob er ihn als Babysitter anstellen soll, nicht vielmehr sagen, schau, es gibt die und die Beweise, dass diese Person Kinder missbraucht hat. Nun musst du selbst entscheiden, was du tun willst. Wir fällen die gesunden Urteile aus allen möglichen Gründen nicht. Menschenfurcht, religiöse Gründe und so weiter. Doch die schlechten Urteile fällen wir den ganzen Tag. Wir denken, dass wir wissen, warum andere bestimmte Dinge tun. Weißt du, er ist ein Kontrollfreak. Halt dich von ihm fern. Als ich verstanden habe, dass ich noch nicht einmal ahnen kann, warum eine andere Person etwas tut, wurde mein Herz frei von all dem Schmerz, der mich so tief verletzt hatte. Nun konnte ich die Beziehung zu anderen Menschen ganz anders aufbauen. Selbst in der Beziehung mit meiner Frau haben sich die Freude und das Glück um ein Vielfaches vermehrt. Wir meinen so oft, dass wir wissen, warum jemand etwas getan hat, doch das wissen wir nicht. Menschen handeln aus einer tiefen Verletztheit ihres Herzens heraus, weil sie Dinge nicht bereinigt haben. Und was machen wir? Anstatt die Tat zu betrachten und gesunde Urteile zu fällen, indem wir sagen, das gefällt mir nicht und ich erlaube nicht, dass Menschen missbraucht werden, fällen wir ständig solche Urteile, die sowohl für uns als auch für andere sehr verletzend sind. Leute fragen mich ständig, Reinhard, warum machen Sie das? Meine Standardantwort darauf lautet, ich weiß es nicht, ich bin nicht Gott. Übrigens, denkt ihr, dass ich gern ein Prophet bin? Ich habe akzeptiert, dass Gott mich dazu berufen hat, doch ich mochte es anfangs nicht. Heute mag ich es, weil ich akzeptiert habe, dass Gott mich dazu berufen hat. Aber schaut, was viele Leute über Propheten denken. Sie denken, ich kann in die Herzen von anderen Menschen schauen und sehe dort alles. Ehrlich gesagt will ich gar nicht wissen, was in euren Herzen vor sich geht. Denkst du wirklich, dass ich wissen will, was dich motiviert und was in dir vor sich geht? Niemals. Ich habe genug mit dem Chaos in meinem eigenen Herzen zu tun. Ich will gar nicht wissen, was andere motiviert. Doch viele Menschen wollen ständig wissen, warum haben sie das getan? Eliminiere diese Urteile aus deinem Leben. Triff heute noch die Entscheidung, dass du gar nicht wissen kannst, warum andere Menschen bestimmte Dinge tun. Und du musst es auch nicht wissen. Ich habe ein Gespräch mit einer Person geführt, die bei uns im Haus lebt und hier arbeitet, die ein solches Urteil getroffen hat. Weißt du, diese Person hat das und das getan, weil... Darauf sage ich, du kannst dieses Urteil nicht fällen, mein Freund. Nein, wirklich, er hat das getan, weil... Ich sagte, woher weißt du das? Das ist doch offensichtlich. Ich antworte, du hast ein Urteil gefällt, das dich sehr tief verletzt hat. Du wirst dadurch eine Menge Verwirrung und Schmerz erleben. Deshalb musst du dieses Urteil loslassen. Doch diese Person wollte das Urteil nicht fallen lassen und begann eine Diskussion mit mir. Ich sagte, wir machen jetzt Folgendes. Du rufst die Person her und fragst sie ganz direkt, warum sie das getan hat. Und was immer die Person sagt, musst du akzeptieren. Denn du kannst in das Herz von keinem anderen hineinschauen. Wenn du sie nicht fragst und sie dir den Grund nennt, wirst du ihn niemals wissen können. Das hat diese Person verstanden. Ihr könnt nur dann wissen, warum andere Leute etwas tun, wenn sie es euch mitteilen. Doch gibt es einige sture Menschen, die sagen, sie hat zwar gesagt, dass dies oder das ihr Motiv ist, aber ich glaube ihr das nicht. Was für eine Arroganz! Wir glauben, dass das, was wir in ihrem Herzen wahrnehmen, viel wahrer ist als das, was sie uns kommunizieren. Schau, wenn du mich anlügst, ist das nicht mein Problem. Es ist ganz und gar dein Problem, zu 100%. Und oft wirst du feststellen, dass die Motive einer anderen Person vollkommen anders sind, als du gedacht hast. Wisst ihr, mein Vater hat mich ständig abgelehnt. Ich hatte nie einen Vater. Ich bin so verletzt und habe damit so zu kämpfen. Seht ihr, wenn ihr in euren Herzen erst einmal begreift, dass ihr das Warum nur herausfinden könnt, wenn ihr die andere Person direkt fragt und ihre Antwort akzeptiert, wird euch das frei machen. Es ist der einzige Weg. Deshalb eliminiere sämtliche Warum-Urteile am besten gleich aus deinem Leben. Jesus fährt mit der Lehre fort. Er sagt hier im Grunde genommen, schaut, wenn ihr ein negatives Urteil fällt, tritt ein universelles Gesetz in Kraft, das seit Jahrtausenden besteht und immer noch existiert. Es handelt sich um das Gesetz von Saat und Ernte. Jesus sagte, du bekommst in demselben Maß zurück, mit dem du ausgeteilt hast. So viele von uns wundern sich, warum sie so oft kritisiert werden. Doch wir selbst tun nichts anderes und deshalb ernten wir lediglich das, was wir gesät haben. Ich weiß, es wird immer ein paar Menschen geben, denen das, was wir tun, nicht gefällt und die uns kritisieren. Doch darüber hinaus gibt es auch ein universelles Gesetz, dass du das ernten wirst, was du gesät hast. Und Jesus sagt, dass es auch im Zusammenhang mit Urteilen funktioniert. Du wirst mit demselben Maß, mit derselben Einstellung beurteilt werden, mit dem du selbst beurteilst. Doch wir beschuldigen den Teufel oder andere Menschen, anstatt zu sagen, oh Gott, ich habe diese Saat angepflanzt und nun ernte ich sie in meinem eigenen Herzen. Schau, wenn du einsam bist und keine Freunde hast, und ich verstehe, dass es hier auch eine Ausnahme gibt, doch normalerweise liegt das daran, dass du genau das erntest, was du gesät hast. Wer möchte schon mit einer kritischen, verurteilenden Person befreundet sein? Jeder will lieber mit einer liebevollen, freundlichen Person befreundet sein, die nicht urteilt. Als ich dies erst einmal begriffen hatte, habe ich nie wieder versucht, einen Freund zu gewinnen, sondern ich versuche immer, ein Freund zu sein. Ich versuche nicht, eine Beziehung zu jemandem aufzubauen, weil ich die Person gerne in meinem Leben haben will. Ich brauche das nicht. Aber viele Leute machen das. Sie rennen zu anderen Menschen und versuchen, mit ihnen eine Beziehung aufzubauen, weil sie denken, dass ihr Leben dadurch ein bisschen besser wird. So eine Haltung kann jedoch sehr leicht nach hinten losgehen. Also triff die Entscheidung. Ich werde nicht urteilen und ich werde nicht versuchen, Menschen zu finden, damit mein Leben glücklicher wird, sondern ich werde einfach ein Freund sein. Ich werde Menschen lieben, freundlich sein und nicht richten. Was wird passieren? Du wirst das ernten, was du gesät hast. Wenn ich Freundschaft, Liebe oder Freundlichkeit sähe, werde ich das auch ernten. Doch wenn ich Verurteilung, Kritik oder diese Ich kenne das Warum-Haltung sähe, werde ich dies ernten. Manche Menschen werden die ganze Zeit verurteilt und kritisiert und sie sind darüber verzweifelt. Sie weinen, beten und beklagen sich darüber. Doch wenn ich mich mit ihnen zusammensetze, erkenne ich, dass sie lediglich ihre eigene Ernte empfangen und das gefällt ihnen nicht. Deshalb darfst du niemals Vermutungen anstellen, warum andere Personen etwas tun. Und fälle nie ein kritisches Urteil. Sieh nur, wie deutlich Jesus das zum Ausdruck bringt. Schau nicht auf das Problem im Auge deines Bruders, das im Vergleich zu deinem sehr klein ist. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, ich werde dein Problem lösen, doch du erkennst gleichzeitig nicht, dass dein eigenes Problem viel größer ist? Und wie gehen wir damit um, wenn andere Menschen nicht mit uns übereinstimmen? Wie gehen wir damit um, wenn andere Menschen schlecht über uns reden? Oder wie gehen wir damit um, wenn andere Menschen vollkommen andere Überzeugungen haben als wir und wenn sie diese öffentlich auch kundtun? Darüber habe ich gerade erst mit meinem Team in Europa gesprochen und ich hoffe sehr, dass ihr es ebenfalls versteht. Erstens, verteidigt euch niemals, nie. Warum nicht? Wenn andere Menschen mich kritisieren und sie recht haben, muss ich sagen, danke Gott, sie haben etwas in meinem Herzen bemerkt, das ich gar nicht gesehen habe. Denn häufig sehen wir den Balken in unserem eigenen Auge nicht. Genau das sagt Jesus hier. Manchmal entdecke ich Dinge in meinem Herzen und ich frage mich, wie sie dort nur hineinkommen konnten. Deshalb sage ich immer, Heiliger Geist, bitte erforsche mein Herz. Denn wir sehen den Balken in unserem eigenen Auge nicht. So ist das bei menschlichen Wesen. Wir sehen ihn nicht. Doch wenn du klug bist, willst du ihn sehen. Deshalb sagst du jedes Mal, Heiliger Geist, bitte zeige es mir. Zweitens, sei dankbar. Gott kann Menschen nutzen, um mir zu zeigen, was in meinem Herzen vor sich geht, selbst wenn sie gar nicht direkt von ihm motiviert wurden. Dafür muss ich extrem dankbar sein. Wenn mich Menschen kritisieren, ist meine erste Reaktion also jedes Mal, Herr, ist irgendetwas Wahres daran? Vielleicht ist es nur ein kleines bisschen wahr? Und wenn ich herausfinde, dass irgendetwas daran ist, sage ich, vielen Dank. Ich sage das nicht zu den Menschen, ihnen gegenüber reagiere ich gar nicht, denn egal wie du reagierst, es wird immer falsch sein. Deshalb antworte ich ihnen einfach gar nicht. Doch zum Herrn sage ich, Herr, vielen Dank. Danke, dass du jemanden gebrauchen kannst, der mich hasst, um mir Dinge zu zeigen, die angepasst werden müssen. Danke. Und wenn die Sache nicht wahr ist, warum sollte ich mich dann verteidigen? Ich lege sie zu den Füßen Jesu nieder und gehe weg. Letzten Endes ist es viel wichtiger, dass du deine Feinde geliebt hast, als dass du dich verteidigt hast. Hast du das verstanden? Aus Gottes Perspektive ist es am Ende sehr viel wichtiger, dass du deine Feinde geliebt hast, als dass du bewiesen hast, dass du im Recht warst und die andere Person falsch lag. Ich möchte mit diesem letzten Gedanken schließen. Jesus sagte, du kannst nie klar sehen, was in der anderen Person vor sich geht, weil du selbst so einen großen Balken vor deinen Augen hast. Damit sagte er im Grunde genommen Folgendes, wir sind so arrogant, dass wir denken, wir könnten das Problem im Leben meines Bruders klar sehen, obwohl wir noch nicht einmal die Probleme in unserem eigenen Leben erkennen. Denke bloß nicht, dass du die Fähigkeit hast, deinen Bruder richtig zu beurteilen und erkennst, wenn er falsch liegt. Die hast du nicht. Weißt du, wenn Menschen nicht mit dem übereinstimmen, was ich lehre, und wenn sie sagen, dass das, was ich lehre, Häresie sei und sie andere Offenbarungen über Abschnitte in der Bibel haben, dann sage ich zu ihnen, das, was ich von ganzem Herzen glaube, ist nicht die absolute Wahrheit. Es ist meine Überzeugung und ich erkenne Dinge nur teilweise. Ich habe das 2001 in einer großen Krise in meinem Leben gelernt und es hat sehr viele Dinge verändert. Im ersten Korintherbrief sagt Paulus ganz deutlich, unser Wissen ist Stückwerk. Was heißt das? Du kannst ein klares Verständnis von einem Bibelabschnitt haben, das völlig konträr zu dem ist, was ich sage. Ich würde mir niemals erlauben, so arrogant zu sein und zu denken, ich habe recht und du liegst falsch. In dem Moment, in dem ich diesen Gedanken in meinem Herzen zulasse, habe ich fürchterlich versagt. Denn erstens lebe ich dann nicht mehr in Liebe und zweitens bin ich stolz. Die Überzeugungen, die ich habe, entstehen auf unterschiedliche Weise. Durch das Studieren der Bibel, durch Offenbarung von Gott, durch prophetische Träume. Es sind meine Überzeugungen, doch das heißt nicht, dass sie wahr sind. Die Wahrheit ist eine Person und das ist Jesus. Alle anderen haben lediglich ein Verständnis der Wahrheit. Wir haben Überzeugungen und die dürfen wir auch haben. Darfst du andere Überzeugungen über den neuen Bund haben als ich? Selbstverständlich, denn ich erkenne nur stückweise. Reinhard erkennt nur stückweise, das sage ich mir immer wieder. Ich teile in diesen Lives mein Herz mit großer Freude, aber ich weiß ganz genau, dass ich nur stückweise erkenne. Deshalb, wie sollte ich dich beurteilen? Ich darf dich nicht anschauen und sagen, wie kannst du denken, dass die Bibel so klar ist? Ich werde meine Überzeugungen mit Überzeugung weitergeben, denn es sind meine Überzeugungen. Aber ich gebe sie nie mit der Haltung weiter, dass sie die absolute Wahrheit sind und du falsch liegst, wenn du nicht damit übereinstimmst. Ich hoffe, dass ich diese Haltung in meinem Leben niemals habe. Deshalb kann ich mit Menschen zusammenleben und ihnen die Freiheit geben, eine vollkommen andere Meinung zu haben. Weißt du, was wahre Einheit ist? Wir wachsen gemeinsam ständig auf das Haupt hin, das Jesus Christus ist, und wir lieben einander. Das ist Einheit. Lasst mich das noch einmal wiederholen. Epheser 4 macht ganz deutlich. Einheit bedeutet, dass wir ständig auf das Haupt zuwachsen, das Jesus Christus ist. Und wir wandeln in Liebe zueinander. Das ist die Einheit des Geistes. Einheit bedeutet nicht, dass wir alle dasselbe glauben, was uns jemand sagt. Es bedeutet nicht, dass du falsch liegst und ich recht habe. Das ist keine Einheit. Das Haupt ist der Teil, der durch die Prozesse des Gehirns die Bewegungen des Körpers kontrolliert. Und die einzelnen Körperteile leben in vollkommener Liebe zueinander. Jeder Körperteil ist miteinander verbunden, um sicherzustellen, dass der gesamte Körper gut funktioniert. Wenn ein Körperteil leidet, und krank wird, leidet der ganze Körper, denn es geht immer um das Wohlergehen des Leibes und um das Haupt. Darum geht es beim Richten. So müssen wir leben. Einige von euch müssen heute ein wenig Buße tun, denke ich. Einige müssen sagen, oh Gott, ich habe ein Leben des Richtens geführt. Ich habe angenommen, dass ich weiß, warum andere Menschen bestimmte Dinge tun. Nie wieder. Ich tue Buße von dieser schrecklichen Haltung. Ich schaue andere nicht mehr an und denke, dass ich alles ganz klar sehe, wenn ich noch nicht einmal weiß, was in meinem eigenen Herzen vor sich geht. Ich muss erkennen, was in meinem Herz vor sich geht. Jesus sagte, zieht zuerst den Balken aus eurem eigenen Herzen und wenn ihr es selbst klar seht, könnt ihr ein Urteil fällen. Doch dabei gibt es ein Problem. Wir werden ständig neue kleine Dinge in unserem Herzen finden. Wir werden nie alles entfernt haben. Deshalb denke ich noch nicht einmal darüber nach, ob ich richten soll. Okay, ein letzter Gedanke. Normalerweise sind die Dinge, die uns im Leben unseres Bruders am meisten stören und die wir am meisten verurteilen, in Wirklichkeit unsere eigenen ungelösten Herzensthemen. Deshalb sagte Jesus, du siehst zwar ihren Splitter, doch das wird durch deinen eigenen riesigen Balken ausgelöst. Wenn es also Menschen gibt, die dich besonders irritieren, dann frage, Jesus, warum fühle ich mich so irritiert? Sag niemals, Jesus, verändere diese Person. Und sage auch nie, Jesus, warum irritiert er mich so? Frage stattdessen, Jesus, was ist in meinem Inneren los, dass diese Reaktion in mir hervorgerufen wird? Weißt du was? Jesus wird dir deinen Balken zeigen. Leute, ich wollte Fragen beantworten, aber ich denke, diese Lehre war sehr notwendig. Nächste Woche findet montags kein Live statt, nur Dienstag bis Donnerstag. In Brasilien ist Karneval, deshalb hat Kleten keine Schule und kann ausschlafen. Außerdem kommen Freunde zu Besuch, die für uns arbeiten. Doch der Hauptgrund, warum ich am Montag kein Live mache, ist eine junge Frau, die wir am Sonntagabend besuchen werden und das wird eine lange Nacht. Deshalb werden Daniel, Kleten, meine Freunde und ich am Sonntag sehr spät nach Hause kommen und ich möchte den Leuten einen freien Tag geben. Danke Leute, ich liebe es, diese Lives zu machen. Wir sehen uns nächsten Dienstag.